Der Zentralvorstand der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas gab am 21. Mai eine Erklärung ab mit dem Motto: Getreu dem Vereinigungsprogramm des unvergleichlich großen Menschen werden wir uns für den gesamtnationalen Kampf für die selbstständige Wiedervereinigung des Vaterlandes wie ein Mann erheben. Darin wurde hervorgehoben, der verehrte Marschall Kim Jong-un habe auf dem historischen Parteitag die wichtigsten Ideen und Linien für die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die konkreten Kampfrichtungen und Wege für deren Verwirklichung klargelegt und somit einen neuen historischen Meilenstein für die Erfüllung der Sache für die Vereinigung des Vaterlandes geschaffen. Dieses bemerkenswerte Ereignis bringe die ganze südkoreanische Bevölkerung in große Begeisterung. Die von Kim Jong-un dargelegten Linien, Vorschläge, Kampfrichtungen und Aufgaben für die selbstständige Wiedervereinigung seien eine Zusammenfassung der Ideen des großen Präsidenten Kim Il-sung und des Heerführers Kim Jong-il über die Heimatvereinigung und gleichzeitig deren Vertiefung und Weiterentwicklung im Einklang mit dem Wunsch der ganzen Nation und den Forderungen der Zeittendenz und gelte als ein ewiges Vereinigungsprogramm und ein Kampfspanner für die unveränderliche, konsequente Verwirklichung der drei Chartas für die Wiedervereinigung des Vaterlandes und für die Bahnung des Weges zur selbstständigen Vereinigung. Die historischen Erfahrungen und Lehren hätten klar bestätigt, dass es für die Verwirklichung der Landesvereinigung entsprechend dem Streben und Wunsch der ganzen Nation keine Alternative gäbe, als die von der Partei der Arbeit Koreas dargelegten Linien und Kurse für die selbstständige Vereinigung durchzusetzen. Alle Bevölkerungsschichten und Kreise sollten die Heimatvereinigung für die kostbarste und wichtigste Angelegenheit halten und sich ungeachtet der Unterschiede in Regionen, Partei- und Gruppenzugehörigkeit und der Weltanschauung und Ideen für den Kampf um die Vereinigung des Landes mit Leib und Seele einsetzen. Alle Parteien, Gruppierungen und die ganze Bevölkerung Südkoreas sollten gegen die ungerechten Vorwände und Ablehnung der Vorschläge des Nordens durch die herrschenden konservativen Kräfte und ihre Anti-Vereinigungsmachenschaften entschieden vorgehen und mit vereinter Kraft für eine neue Zeit der selbstständigen Landesvereinigung energisch kämpfen. Da es die weise Führung des verehrten Marschalls Kim Jong-un Sonne der Nation gebe und das unsterbliche Programm für die Landesvereinigung den Weg Licht erhelle, werde in Korea ein vereinigter, gedeihender Staat mit 80 Millionen Einwohnern und mächtigem Potenzial auf jeden Fall aufgebaut werden.